Man unterschätze ja nicht die Bedeutsamkeit dieses Falles. Geniale Begabung ist nicht sicherer zu ersticken als durch unzeitgemäßes Bewusstmachen, wie es nur für den Unbegabten notwendig ist, der das mühsam erlernen muss, was schöpferischer Geist in spielender Entfaltung von sich gibt. Und der Uneingeweihte ahnt wohl gar nicht, wie oft mit schmunzelndem Behagen lästige Genialität durch derartiges Lehrverfahren von jenen ertötet wird und wurde, die da einzig und allein dulden wollen, dass unsere Leute die Bühne beherrschen und dass die Darstellerinnen und Darsteller deutscher Helden- und Göttergestalten in Wagners Werk einzig und allein jener Rasse zugehören, die einen höhnischen Triumph darin erblickt, derartig die Wiedergabe deutschester Kunst ganz und gar an sich gerissen zu haben. Wir gedenken hier jener Festvorstellung anlässlich des 40-jährigen Bestandes des Deutschen Schulvereines an der Wiener Staatsoper, die sowohl durch die Sängerschaft als namentlich durch das Publikum zu Zions unbestreitbarem Triumphe geworden war, dieweil der Kapellmeister kaum gewagt hatte, dem ihm von deutscher Seite überreichten Kranz mit schwarz-rot-goldenen Schleifen in Empfang zu nehmen und das Publikum in bewusster Vertuschung des wahren Zweckes der Aufführung mit tosendem Applaus nicht den deutschen Meister zu feiern, sondern seine Sänger immer wieder vor die Rampe zu rufen, sich befliss. Solche höhnischen Triumphe liebt Zion zu veranstalten, was ihm umso leichter gelingt, als der Deutschgesinnte heutigen Tags nicht mehr über die Mittel verfügt, sich die Kunstgenüsse zu erkaufen. Jedenfalls aber wird mit dem eisernen Zusammenhalten auch der künstlerischen Schavrusse bald die Zeit herannahen, wo Schillers, Kleists, Hebbels Gestalten und die Figuren aus Wagners Recken- und Heroenwelt nur mehr vom Judentume verkörpert werden dürfen. Und wenn dem nicht durch bewusste Begründung deutschen Theaters und deutscher Oper ein Riegel vorgeschoben wird, dann hat es der Deutsche sich selber zuzuschreiben, wenn seine Enkelkinder nicht mehr wissen und erfahren werden, was seine größten Geister gefühlt, geschaut, gehört und gewollt haben. 48. Die nichtjüdische Geistlichkeit. Auf unser Betreiben hin wurde die Geistlichkeit der Nichtjuden in den Augen des Volkes herabgesetzt und jedes Einflusses auf die Massen beraubt. Wenn sie die Massen noch hinter sich hätte, so läge darin für die Verwirklichung unserer Pläne natürlich ein ernstes Hindernis. Aber ihr Einfluss auf das Volk geht ersichtlich mit jedem Tag mehr zurück. Die Gewissensfreiheit. Die Gewissensfreiheit ist jetzt überall öffentlich anerkannt. Wir folgern daraus, dass uns nur noch Jahre von dem Zeitpunkte trennen, wo die christliche Weltanschauung vollständig zusammenstürzen wird. Mit den anderen Glaubenslehren werden wir noch schneller fertig werden, doch es ist verfrüht, davon jetzt zu sprechen. Sind wir erst zur Herrschaft gelangt, so werden wir die nichtjüdische Geistlichkeit derart einschnüren, dass ihr Einfluss im umgekehrten Verhältnisse zu ihrer früheren Macht stehen wird. Solange wir jedoch die Jugend noch in den Grundsätzen der Übergangsstufe erziehen müssen, die erst allmählich in unseren Glauben ausmünden soll, können wir die bestehenden nichtjüdischen Glaubensbekenntnisse nicht offen bekämpfen, da wir sonst die Nichtjuden abschrecken würden. Das Gift der Zersetzung muss vielmehr allmählich in ihre Reihen hineingetragen werden. Es ist zunächst ein stiller Kampf mit geistigen Waffen, bei dem unsere zersetzende Urteilskraft die größten Erfolge erzielt. Ist es übrigens für die Welt nicht gleichgültig, wer sie beherrscht, das Haupt der katholischen Kirche oder unser Weltkönig vom Blute Zion? Für uns, das auserwählte Volk, ist das freilich durchaus nicht gleichgültig. Die Weisen von Zion, Seite 122, 123 und 84. Wir haben hier im Auszug das Religionsprogramm Zions für die kommenden Jahrzehnte. Gleichzeitig soll das Papsttum systematisch untergraben werden und die Juden zu guter Letzt als seine Schützer auftreten, worauf sie endlich Einblick in den Vatikan und seine Geheimakten zu gewinnen hoffen. Wie sehr dem allem fördernd entgegenkäme, dass ja ein ununterbrochener Zustrom jüdischen Geistes und Blutes die katholische Kirche speist, weiß der Leser aus unserem hierauf bezüglichen politischen Betrachtungen. Worauf es aber beim Glaubensprobleme vor allem ankommt, ist nicht so sehr, wie man Zion darin Einhalt gebiete, dem ohnehin im Schwinden begriffenen religiösen Empfinden der Welt den gar auszumachen, welch religiöses Empfinden von Zion durch bereitgehaltene Mystik aller Art in den Köpfen der Glaubens- und also ratlos gewordenen schleunigst ersetzt wird, sondern es heißt, dem Menschen des fassenden Geistes möge er welcher Konfession immer angehören, eine Religiosität zu eigen zu geben, die seiner Grundstruktur zutiefst entspricht und aus ihr herauswächst. Und während uns in Geist und Judentum es gelungen war, anzudeuten, wie sehr und worin die jüdische Religion Symptom und Emanation des jüdischen Geistes ist, werden wir heute, nach dem Umsturz, wo die so lange sorgsam versteckt gehaltene Reversseite der bereits erwähnten Medaille des Judentums doch allmählich sichtbar zu werden beginnt, diese Religion noch ganz anders als Ausfluss des beweglichen Welteroberungswillens verstehen lernen. Was aber ist begreiflicher, als dass der Halt- und Standpunktlose Allesbeweger und Allesverdreher in der ebenso starren als fixen Idee einer abstrakten Gottheit jenen Halt, jene geburtsmäßige Bejahung und Bestätigung seines Wesens sich erschuf, die als einzig feste in der Allbeweglichkeit dieser seiner Art despotisch zu gebieten weiß? Ebenso aber, wie der Nichtfassende jedem Aberglauben wehrlos preisgegeben ist, der ihm in den Weg läuft, ebenso sehr wird er in der Hand seiner Rabbiner, die potenzierte Psychagogen, sogar seiner Herr zu werden vermögen, zum fanatischen Bekenner starrer und unveränderlicher Gebote, die er in ihrer Starre und Unveränderlichkeit durch keinerlei primäre Weltfixation kontrolliert oder gar beeinträchtigt werden könnten. So ist denn jeglicher Gottesbegriff, wie er der Welt vom Judentum aus aufgezwungen werden könnte, am ehesten zu deuten und zu bezeichnen als das Starre, das Fixe, das Feste über uns. Dass dies Feste einzig und allein die Weltordnung des beweglichen Geistes befehligen und bejahen würde, ist selbstverständlich. Und so muss denn vor der Proklamierung der jüdischen als der Weltreligion erst jene wirtschaftlich-politisch-geistige Weltordnung hergestellt sein, der wirklich jene Religion wie keiner anderen entspräche. Und so sehen wir denn, dass, wenn Zions Sieg in der gesamten Weltgestaltung ein endgültiger würde, gar nichts mehr dem im Wege stünde, dass eben jene einzig jenem Zustande entsprechende Religion die allein herrschende würde. Wäre doch dann allerfassender Geist der Welt derart entehrt, entrichtet, versklavt, gelähmt und entlebendigt, dass nirgends mehr Kraft und Schwung zu Glaubenswallung, zu Protest, zu eigenem Gottempfinden anzutreffen wäre und die Völker fassenden Geistes diese ihnen ungemäßeste Religion einfach als die Bekrönung ihres über ihren strukturlos gemachten Unterschichte errichteten Weltbaues zu betrachten hätten.